SWR 2 Hörspiel. Spell. Hörspiel von Stefan Krass. Am 6. Juni 1966 ist in der Wiener Preßgasse ein Mann umgebracht worden. Am selben Tag soll in der Nähe einer polnischen Kleinstadt ein Buchstabe vom Himmel gefallen sein. Offenbar war es ein F, der sechste Buchstabe des Alphabets. Aber niemand hat etwas gesehen oder gehört. Ja, warum das F? Ausgerechnet das F. Was hat es mit dem Sturz dieses Buchstaben auf sich? Hat er seine Umlaufbahn im Kosmos der Lettern freiwillig verlassen? Kein Aufprallgeräusch, kein Erdkrater, kein Flurschaden, nichts. War es eine Luftspiegelung? Mirage? Eine Himmelserscheinung? Eine Fata Morgana? Engel fallen vom Himmel und Sterne. Aber Buchstaben? Bei Heinrich von Kleist geht es in einer seiner Anekdoten um verschwundene Buchstaben auf einem Grabstein. Das war auch in Polen, der Friedhof einer polnischen Kleinstadt. Die Buchstaben sind von einem Blitz ausgelöscht worden und verglüht. Nicht alle, etwas ist stehen geblieben. War ein F dabei? Der Nachname von Jonathan Safran Foer beginnt mit dem Buchstaben F. Foer hat mit subversivem Vergnügen an einem Textkonvolut gearbeitet, das den Titel Tree of Codes trägt. Das Buch zieht seine Leser in ein labyrinthisches Lektüreprogramm. Das Verfahren nennt sich Erasure, löschen, ausradieren. Tree of Codes ist eine Hommage an Foers Lieblingsschriftsteller Bruno Schulz. Auch diese Spur führt nach Polen. Schulz hat eine Erzählung mit dem Titel The Street of Crocodiles geschrieben. Von diesem Titel hat Foer so viele Buchstaben weggestrichen, bis Tree of Codes übrig blieb. Tree of Codes hat 11 Buchstaben. The Street of Crocodiles 21. Was ist mit den verschwundenen 10 Lettern passiert, die ausgelöscht wurden? Ein F war jedenfalls nicht dabei. Mirage, Rosebud. Engel fallen vom Himmel und Sterne und in einer Schneekugel fallen Flocken aus der Kuppel. Aber Buchstaben? 1, 9, 1, 6, 5, 1, 2, 1, 2. Hallo Lexis, ich bin's Ramon. Ich hänge hier mit einer Sache fest und brauche deine Hilfe. Ist ein Spezialauftrag wie immer. Schieß los, ich höre. Die Sache ist ziemlich komplex. Dazu mehr, wenn wir uns morgen sehen. Vorab eine Frage, was weißt du über Zahlensender? Gehören die nicht in die Mottenkiste des Kalten Kriegs? Klingt nach einem Cold Case, was da auf deinem Schreibtisch festfriert. Du sagst es. Sollte ich nicht bald eine heiße Spur finden, dann kann ich mich gleich selbst mit einliefern, wenn die Akte wieder ins Archiv wandert. Aber vorher horchen wir nochmal in die Echokammer des Kalten Kriegs. 3, 1, 5, 1, 2, 4... Wie die Sterne am Firmament wandern, gehen auch die Buchstaben von Wort zu Wort ständig neue Verbindungen ein. Jede Nacht zeigt ein anderes Sternbild. Jeder Text zeigt eine andere Letternkonstellation. H-E-S-T-E. T-R-C-O-I-L. Das sind nicht die vom Blitz getroffenen Buchstaben auf dem Grabstein in Polen, sondern die Restbuchstaben des von Jonathan Safran Foers geplündertem Titel The Street of Crocodiles. Kein F dabei. Die Buchstabenfolge, die auf dem Grabstein in der polnischen Kleinstadt stehen geblieben ist, lautet: Sie ist gerichtet. Die Verstorbene in Kleists Anekdote war eine Gräfin, die als bösartige, von Gier und Grausamkeit getriebene Despotin galt. Am Ende hat der Himmel sein Urteil gesprochen. Der Titel von Kleists Anekdote lautet Der Griffel Gottes. Griffel mit zweimal F. Und was ist mit den Buchstaben, die ausgelöscht wurden? Die können doch nicht einfach dem Vergessen anheimgefallen sein. Auf der Leinwand wiegt sich eine Herde Elefanten im Takt der Musik. Die Bildunterschrift lautet: Die Dickhäuter schwören, wir vergessen nichts. Elefanten verfügen über eine Art Gattungsgedächtnis, das bis in die Anfänge der Erdgeschichte zurückreicht. Was haben die Artisten in der Zirkuskuppel dem schon entgegenzusetzen? Die Elefanten wüssten Rat. Vielleicht senden ja die gelöschten Buchstaben weiter. Auf einer verborgenen Frequenz im Äther. Die Elefanten würden die geheime Melodie sofort erkennen und sich im Takt wiegen. Radio Loxodonta. Und wir? Welche verborgenen Frequenzen empfangen wir? Wir blicken in die Schneekugel und schütteln sie, bis die Flocken in dichten Bahnen vom Himmel fallen. Wenn sich das Schneegestöber legt, sehen wir im Gewimmel der Flocken einen Wimpernschlag lang eine Buchstabenkonstellation aufblitzen. Dann ist sie auch schon verweht. Ob ein F dabei war? 1, 0, 1, 6, 5, 1, 2, 1, 2. Hi, Lexis. Willkommen zurück in der Cold Case Abteilung. Was führt uns diesmal zusammen, Ramon? Manchmal wirbelt ein Schneesturm die Akten durcheinander und bringt Verborgenes und Ungelöstes zutage. Und wir dürfen uns dann darum kümmern. Hör zu. Am 6. Juni 1966 ist in der Wiener Preßgasse ein Mann umgebracht worden. Am selben Tag soll in der Nähe einer polnischen Kleinstadt ein Buchstabe vom Himmel gefallen sein. Offenbar war es ein F. Der 6. Buchstabe des Alphabets. Aber niemand hat etwas gesehen oder gehört. Das klassische Rauschen in den Zeugenaussagen. Haben die beiden Ereignisse etwas miteinander zu tun? Bei dem Mann, der am 6.6.1966 um 6 Uhr abends in Wien vor dem Haus Preßgasse 26 umgebracht wurde, sind rätselhafte Notizen gefunden worden. Offenbar hatte er kurz zuvor seine Wohnung verlassen, um in ein nahegelegenes Gasthaus zu gehen. Die Tatwaffe war ein vergifteter Griffel. Die Notizen, die der Mann in der Innentasche seines Jacketts trug, schlossen mit einer Beobachtung, die er in The Pickwick Papers von Charles Dickens gemacht hatte. Durch das Auslöschen von jeweils 3 Zeichen, der Zeichen mitgerechnet, konnte man im 4. Kapitel in der Wortfolge Awful and Tremendous das Wort Fate lesen. Und im 5. Kapitel in der Buchstabenreihe Closed Upon Your Miseries das Wort Doom. Erasertechnik. In diesem Zusammenhang tauchte auch der Titel The Street of Crocodiles auf. Das ist der englische Titel einer Erzählung von Bruno Schulz. Bruno Schulz war ein polnischer Schriftsteller, 1892 geboren. Er starb 1942 durch die Schüsse eines SS-Manns im Drohobitscher Ghetto. Sein Grab ist nicht bekannt. Und dann haben wir hier noch die Buchstabenfolge H-E-S-T-T-R-C-O-I-L. Hest ist dänisch und heißt Pferd. Koi ist Spule auf Englisch. Eine Sprache, in der die komplette Buchstabenfolge vorkommt, ist mir nicht bekannt. Wie machst du das so schnell, Lexis? Eine Hochbegabung kommt oft erst dann zum Vorschein, wenn Auffälligkeiten im Alltag auftreten. Und welche Auffälligkeiten sind aufgetreten? Das hast du doch gerade selbst gesagt. Ein Buchstabe ist vom Himmel gefallen. Ein Mann wurde mitten in Wien tot aufgefunden. Und ominöse Notizen mit Erasure-Techniken sind aufgetaucht. Lineal, allein, infekt, kneift, Thesen, stehen, Arbeit, Beirat, Sirene, Reisen, Schema, Masch. Am 6. Juni des Jahres 1966, der Tag, an dem das F vom Himmel fiel, ereignete sich ein weiterer mysteriöser Vorgang. Zwei Sender überlagerten sich auf derselben Kurzwellenfrequenz. Eigentlich war auf der Frequenz um diese Stunde der Zahlensender F66 zu hören. Wenn sich zwei Sender überlagern, neutralisieren sich die Botschaften und werden unkenntlich. So eine Doppelbelegung ist ein nicht vorgesehenes Ereignis. Technische Medien entwickeln mitunter ein seltsames Eigenleben. Eine Zeugin erzählte mir vor vielen Jahren folgende Begebenheit. Mit einer Kleinbildkamera hatte sie ein Foto ihres gerade geborenen Sohnes aufgenommen und den Film zum Entwickeln an ein Fotolabor geschickt. Ein Todesfall in der Familie, so berichtete sie weiter, habe sie daran gehindert, den Film abzuholen. Ein paar Wochen später, sie war inzwischen in eine andere Stadt gezogen, kaufte sie wieder einen Film. Diesmal, um ihre kleine Tochter zu fotografieren. Als sie die Abzüge anschaute, stellte sie fest, dass der Film doppelt belichtet war. Unter den Aufnahmen von der Tochter zeichneten sich die Konturen ihres Sohnes ab. Ich habe damals beantragt, die Zeugin zu vereidigen. Aber tief unter diesen Fotos wird noch ein weiteres Bild sichtbar. Ich sehe die Silhouetten von Elefanten. Langsam wiegen sich die Dickhäuter im Takt der Musik. Auch sie haben einen Eid geleistet. Wir vergessen nichts. Das Gedächtnis der Elefanten ist ein Palast mit vielen Zimmern. Das haben die technischen Speichermedien mit den Dickhäutern gemeinsam. Sie vergessen nichts. Im Frühsommer des Jahres 1966 steuerte der Kalte Krieg im Äther auf einen neuen Höhepunkt zu. Die letzte Nachricht, die auf der Frequenz des Zahlensenders F66 zu hören war, lautete Lost Slot. Ein Anagramm. Eins hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Und das ist die Buchstabenreihe H-E-S-T-T-R-C-O-I-L, die von dem Titel der Erzählung The Street of Crocodiles übrig geblieben ist, nachdem Jonathan Safran Foer seinen eigenen Titel Tree of Coats herausgezogen hat. Wenn man die Lettern anagrammatisch umstellt, ergeben sich die Worte Lecter Shit. Da muss man die kleine Schneekugel lange schütteln. Engel fallen vom Himmel und Sterne. Aber Buchstaben. Und warum der sechste Buchstabe des Alphabets? Mirage. Rosebud. Ganz zu Beginn des Films Citizen Kane liegt der Medienmogul Charles Foster Kane auf dem Totenbett. Er ist allein im Raum. Niemand kann sein letztes Wort hören. Kein Zeuge da, der es bestätigen könnte. Und doch hat dieses Wort den Raum verlassen und ist in die Welt der Lebenden getreten. In seiner Hand hält Kane die Schneekugel fest umschlossen. Mit gebrochener Stimme bringt er noch das Wort Rosebud über die Lippen. Dann sinkt die Hand herab. Die Schneekugel fällt zu Boden und bricht in zwei. Ein Wimpernschlag hätte vielleicht ausgereicht, um in den wild durcheinander stiebenden Schneeflocken eine Buchstabenreihe zu erkennen. Aber es ist niemand im Raum, der sie hätte lesen können. Du hast mich doch gestern nach Zahlensendern gefragt. Ja, vielleicht ist das eine Spur in unserem Fall. Zahlensender oder Number Stations gibt es seit der Erfindung des Radios. Sie bilden die letzten Geheimnisse des Mediums. Number Stations schicken auf Kurzwelle verschlüsselte Botschaften durch den Äther, Agentenfunk. Die Frequenzen findet man mit einem Weltempfänger. Manchmal funktioniert aber auch ein Küchenradio. Du schweifst ab. Der Weg zur Erkenntnis führt manchmal um die ganze Welt. Also, die aktiven Dienste, die ihre kodierten Zahlen oder Buchstabenkolonnen ausstrahlen, kommen zumeist aus China, Nordkorea, Kuba, Polen, Russland oder Ägypten. Auch die alte Bundesrepublik und die DDR haben solche Stationen unterhalten. Übrigens, Zahlensender ist ein sehr interessantes Wort. Es hat den Zahlenwert von 131, genauso wie die Worte Mitternacht, Trommelfell oder Passwort. 131 ist eine Primzahl, so viel weiß ich. Aber Zahlenwert? Kann man den Wert der Worte ausrechnen? Das geht ganz einfach. Man nimmt ein Wort und zerlegt es in seine Buchstaben. Den Zahlenwert des Wortes ermittelt man nach der Stellung seiner Buchstaben im Alphabet. Der Schlüssel geht so. A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3 und so weiter. Bis zum Buchstaben Z mit dem Wert 26. Addiert man die Zahlenwerte der einzelnen Buchstaben eines Wortes, ergibt sich zum Beispiel für das Wort Erasure die Summe von 87. Nochmal zum Mitschreiben. E gleich 5 plus R gleich 18 plus A gleich 1 plus S gleich 19 plus U gleich 21 plus R gleich 18 plus E gleich 5 macht in toto 87. Das Wort Buchstabe, das weiß ich aus dem Stand, kommt auf einen Zahlenwert von 81, bringt also weniger Gewicht auf die Wortwaage als Erasure. Die Differenz ist 6. Lass mich bitte mit der Zahl 6 in Ruhe. Was hat das denn zu bedeuten, dass die Begriffe Zahlensender und Passwort dieselben Zahlenwerte haben? Ist das reiner Zufall? Zumindest ist es eine hübsche Koinzidenz. Wenn du Kabbalist bist, kannst du natürlich auch eine Menge Bedeutung hineinlegen. Du schweifst schon wieder ab. Im Augenblick interessiere ich mich eher für poetische Techniken. Die führen uns vielleicht zu einer Lösung. Es geht um den Toten aus der Wiener Pressgasse und um die kryptischen Notizen in seiner Tasche. Die Staatsanwaltschaft hat diesen Cold Case nochmals aufgerollt. Auf besonderen Wunsch unseres ehemaligen Chefs, aber wir haben keinen Ansatz. Nichts. Die Wahrscheinlichkeitstheorie kennt das charmante Experiment, wonach es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein Affe oder eine Horde von Affen, die wahllos auf einer Schreibmaschine herumhacken, die Werke von William Shakespeare kopiert haben. Oder das von Charles Dickens, Fate and Doom, Schicksal und Verderben. Vielleicht gibt es da sogar eine Verbindung zu dem Erasure-Spezialisten aus Wien und dem vom Himmel gefallenen F. In den Akten der Staatsanwaltschaft findet sich keine Erklärung für diesen merkwürdigen Umstand. Der Tod des Mannes in Wien ereignete sich am selben Tag, dem 6.6.1966. Dieses Datum liest sich doch wie ein Code. Fate hat den Zahlenwert von 32. Fate mit F. Und was ist mit dem Wort Doom? Was sagt dein alphanumerischer Konverter? Doom kommt auf 47, wie Ampel, Gedanke, Regel, Finale, Silbe und die Worte Zahl und Radio. Die hören auch auf den Zahlenwert von 47. Zahl und Radio, schön. Und was hat das alles mit unserem Mann in Wien zu tun? Warum musste er sterben? Ausgerechnet am 6.6.1966. Was hatte er herausgefunden? Der hat sich doch mit Charles Dickens beschäftigt, mit Literatur. Welchen Zahlenwert hat denn der Name Dickens? Der Zahlenwert lautet 65, genauso wie für das Wort Alphabet. Und das Zahlwort 6, welchen Zahlenwert hat das? 54. Die Zahlworte 4, 6, 7 und 9 haben alle denselben Zahlenwert. Er lautet 54. Wirklich seltsam. Die Summe von 4 plus 6 plus 7 plus 9 ist 26. Wie die Zahl der Buchstaben des Alphabets. Das Wort Alphabet hat wiederum denselben Zahlenwert wie der Name Dickens. Jetzt schweifst du ab. Ich weiß, Lexis. Aber sagtest du nicht vorhin selbst, dass der Weg zum Ziel manchmal um die ganze Welt führt? Übrigens, die Worte Medium, Sender und Netz kommen auch auf einen Zahlenwert von 65. Hör auf, Lexis. Sonst glaube ich noch, dass wir hier einem veritablen Warnsystem auf der Spur sind. Nein, Ramon. Langsam werden wir schöpferisch. Genau. Wir schöpfen Verdacht. Dann hör mal, was ich gestern gefunden habe. 1, 9, 1, 6, 5, 1, 2, 1, 2. Bingo. Ein Zahlensender. 1, 9, 1, 6, die 5 und 1, 2, 1, 2. Das sind die Zahlen 19, 16, 5 und zweimal die 12. Und wie lautet diese Zahlenfolge in Buchstaben? 19 ist S, 16 ist P, 5 ist E und zweimal das L. Spell. Wie das englische Wort, das als Verb buchstabieren heißt und als Substantiv Zauberspruch. Zahlenwert 64. Und wo kommt das Signal her? Wo hast du das gefunden? Das willst du nicht wirklich wissen. Hör auf, Lexis. Du hast doch nicht wieder... Nehmen wir mal an, ich wäre bei meinen Recherchen auf ein Computersystem gestoßen, das eine minimale Sicherheitslücke aufweist. Wer sich in gesicherte Firmennetzwerke, Behördencomputer oder Privatrechner einschleicht, begeht eine Straftat. Aber ich habe die Dateien doch noch gar nicht ausgelesen. Danke. Jetzt kannst du mich zu deinem Komplizen machen. Nachdem wir gestern telefoniert haben, habe ich unter dem 6.6.1966, dem Datum, an dem der Wiener Dichter gestorben ist, und mit Hilfe von Frequenzangaben verschiedener Zahlensender das Netz durchsucht und bin auf Hinweise gestoßen. Die Einzelheiten willst du nicht wissen, wonach ein Störsignal genau an diesem Datum einen Zahlensender mit der Bezeichnung F66 blockiert hat. Schlaf, Schorf, Frosch, Lost, Slot. Was war das denn? Zahlensalat? Kryptische Botschaften? Ein Bonustrack für Enigmatiker? Der Schluss gefällt mir. Lost, Slot. Ein Anagramm. Ganz von Ferne klingt da eine Art literarisches Muster durch. Gut möglich, dass es auf Sprachspielen wie dem Anagramm oder einem Zahlencode beruht. Vielleicht handelt es sich auch um Buchstaben, die gelöscht oder ausgespart wurden, wie bei der Erasure-Technik. In jedem Fall scheint es um die Kombinatorik von Buchstaben und Zahlen zu gehen. Und dann enthält diese Tondatei noch den Link auf ein zweites Dokument mit dem Namen Tinnitus. Stopp mal kurz. Unser Mann wurde doch in der Pressgasse 26 ermordet. Sagte diese Adresse etwas? Da ist das Ubel, eines der ältesten Gasthäuser von Wien. War vielleicht die Stammkneipe des toten Dichters. Kein Wunder, 26 ist ja, wie du selbst bemerkt hast, die Anzahl der Buchstaben des Alphabets. Schräg gegenüber befindet sich das Dritte Mann-Museum. Da, da, da, da, da, da, da, erinnerst du dich an die große Schlusssequenz im Kanalsystem unter der Stadt Wien? Eine wilde Verfolgungsjagd. Da will der Penicillinfälscher Harry Lime im letzten Moment ins Freie entkommen, aber er kriegt ums Verrecken den Kanaldeckel nicht auf. Verzweifelt liefert er sich seinem Verfolger aus, der früher sein engster Freund war. Er bittet ihn mit einem wortlosen Nicken, ihm einen letzten Dienst zu erweisen und ihn... Ramon, halt mal die Luft an. Kanal, das Wort Kanal gibt es ja auch in der Sprache der Kommunikationstechnik. Akustische Signale, auch die verschlüsselten Nachrichten der Zahlensender, werden auf einem Kanal übertragen. Aber in diesem Kanal rauschen keine Abwässer, sondern die Wellen im Äther. Umkommen kann man darin auch. Ich weiß, ich sollte dich das nicht fragen, aber wenn du die Datei schon gefunden hast, dann sollten wir auch weiterhören. Vielleicht finden wir ja die Lösung für unseren Cold Case. Oder war das Buchstaben- und Tongewitter schon alles? Schau mal, die ist wirklich übersichtlich gestaltet. Sogar mit einem Index. Gehen wir mal auf Intro. Stehen. Arbeit. Beirat. Lineal. Allein. Da liegt eindeutig eine Stimme unter dem Zahlensalat. Ich starb sichtbar. Ein Anagramm, wenn ich richtig kombiniert habe. Entweder wir haben es mit einem harmlosen Spaßvogel zu tun, oder die Stimme hinter dem Störsender wusste ganz genau, dass sie in fremde Gewässer geraten war und sich in Gefahr gebracht hatte. Schauder weg. Offenbar mochte da jemand Anagramme. Sagtest du nicht eben, es gäbe noch ein zweites Dokument mit dem seltsamen Dateinamen Tinnitus? Vielleicht eine falsche Fährte. Wäre nicht das erste Mal. Welche Datei uns weiterbringt, müssen wir noch herausfinden. Anagrams. Ars Magna. Anagrams. Ars Magna. Art Sinistra. Art Sinistra. Ars Magna ist Latein, heißt große Kunst. Und ist ein Anagramm, auf Englisch Anagrams. Aber was ist Art Sinistra? Wir hatten doch bisher Anagramme. Art Sinistra hört sich an wie ein Palindrom, ein Spezialfall des Anagramms. Kann man von vorne und von hinten lesen. Art Sinistra. Wie Otto oder Anna. Und für Fortgeschrittene Relieffeiler oder Rezinerkanister. Das ist schon hohe Schule. Reversionen. Reversionen. Hör mal, das scheint was Ähnliches zu sein. Reversion? Vielleicht eine umgekehrte Leserichtung. Omen. Ein Vorzeichen sagt niemand. Von hinten? Offenbar muss man das alles ganz wörtlich nehmen. Das Vorzeichen ist Omen und von hinten heißt es Nemo, niemand. Ein Vorzeichen sagt niemand von hinten. Evil. Im Rücklauf erscheint das Böse in Echtzeit. Evil, live. Das Böse in Echtzeit, von hinten gelesen. Lass uns mal weiter durch die Datei navigieren. Omen und Nemo, live und evil. Wo sind wir gelandet? Auf der Spur eines Mordes oder im Club der Toten Dichter? Hier, hör mal. Stichwort Nemo, niemand. Figuren im Sand. Firnis um Gnade. Umfing sein Rat. Du Finne im Sarg. Du Frage im Sinn. Ein Fund im Gras. Niemands Figur. Wahrscheinlich wieder ein Anagrammgedicht. Du Finne im Sarg, du Frage im Sinn. Hast du eine Ahnung, wie der Textkompilator zu dem Material gekommen ist, aus dem diese Gedichte gemacht sind? Was denn das? Die Datei enthält offenbar noch einen Text. Scheint ein Brief zu sein, aber ohne Adressat und ohne Absender. Wer das wohl verfasst hat? Der Mörder? Das glaube ich nicht. Der Mörder wird kaum die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Egal. Der Verfasser dieser Zeilen, man möge ihm nachsehen, dass er es vorzieht, anonym zu bleiben, war bis zu seiner Pensionierung 1996 als Offizier in der westdeutschen Spionageabwehr tätig. Nach dem Zusammenbruch der alten Weltordnung im Jahre 1989 gehörte es zu seinen Dienstverpflichtungen, die Aktivitäten des Zahlensenders F-66 zu untersuchen. Neben zahllosen Dokumenten, die alle ordnungsgemäß erfasst und beschriftet waren, fand sich in einem entlegenen Regalwinkel der Archivkammer des Senders ein flacher Karton, der als einzigen Vermerk das Datum vom 6. Juni 1966 trug. Das ist der Tag, an dem unser Mann in Wien umgebracht wurde. In dem Karton fand sich ein Tonband, das den Mitschnitt der verschlüsselten Sendung gleichen Datums enthielt. Schon nach einer kurzen Hörprobe stellte sich heraus, dass es an diesem Tag, dem 6. Juni 1966, einem Störsender gelungen war, auf derselben Frequenz ein, sagen wir es vorsichtig, Kontrastprogramm zu senden. Man konnte aber selbst auf den überlagerten Passagen des Mitschnittbands noch genug verstehen, um festzustellen, dass es sich bei den Texten, die die Zahlenkolonnen überlagerten, um poetische Texte handelte. Ja, so seltsam es klingt, es hörte sich an, als seien es Gedichte. Dass ein geheimdienstlicher Zahlensender mit Kaskaden von Buchstaben oder Zahlenfolgen angegriffen wird, ist nichts Ungewöhnliches. Poetische Texte sind indessen im Ätherkrieg gänzlich unbekannt. So nahm der Verfasser das rätselhafte Tonband an sich, um bei Bedarf weitere Untersuchungen einzuleiten. Also entschloss er sich, immer noch nicht glaubend, dass man im Krieg der Agenten mit Gedichten Erfolg haben könne, die Tondatei zu digitalisieren und sie nebst diesem Schreiben ins Netz zu stellen. Möge also der Zufall entscheiden, ob dem Dokument hier ein glücklicheres Los beschieden sein wird. War es nicht Albert Schweitzer, von dem das Bonmot stammt, der Zufall sei ein Trick Gottes, wenn er selbst nicht unterschreiben wolle? Schön gesagt, Herr Nobelpreisträger, aber Gott muss den Zufall nicht bemühen, wenn er die Unterschrift verweigert. Gottes Griffel schreibt auf einer ganz eigenen Bahn. Da wird ohnehin nur sichtbar, was für die Augen der Welt bestimmt ist. Wohin immer es also dieses Dokument verschlägt, es möge seine Reise unbeschadet überstehen. Den 6. Juni 2006. Kein Absender, keine Ortsangabe. Nur wieder dieser 6. Juni. Aber wieso zitiert ein Geheimdienstmann den Titel von Kleists Anekdote der Griffel Gottes? Mit einem Griffel ist unser Dichter in Wien umgebracht worden. Das ist doch hochsymbolisch. Aber vielleicht ist er ja gar nicht tot. Beim dritten Mann lag doch auch der Falsche im Sarg. Vielleicht lebt er also noch. Und alles war eine Inszenierung. Da, da, da, da, da, da, da. In jedem Fall führt die Fährte zu dem Zahlensender F66. Da liegt der Schlüssel. Am Ende war unser Wiener Anagrammdichter derjenige, der den Störsender auf den Äther geschickt hat, um F66 zu neutralisieren. Dann müsste er ja selbst ein Agent gewesen sein. Er hat sich für literarische Codes interessiert, aber nicht für die Kryptologie des Kalten Krieges. Andererseits, warum sollte ein subversiver Wortakrobat nicht ins Visier der Dienste kommen? Vielleicht finden wir noch was in der Datei. Sag mal ein Stichwort, irgendwas. Okay. Albert. Aber nicht Schweitzer, sondern Einstein. Moment. Track 37. Einstein? Nisthenie in Seiten? Zweistein? Sitzen wie Eisenwitz? Dreistein? Ist in Erde, er ist dein. Auch ein Anagramm. Warte mal, zu Einstein kommt noch was. Gott würfelt nicht. Wetter focht in Glut, noch gewittert Luft. Gitter flochten Wut, Loch wettet in Gruft. Flutweg richtet Not, ferne Wucht gilt Tod. Ein Anagrammgedicht, das sich reimt. Da hätten wir bei unseren tippenden Affen lange warten können. Moment mal, Gott würfelt nicht. Würfel reimt sich auf Griffel, fast zumindest. Und was zeichnet einen Würfel aus? Nein, nicht schon wieder. Der höchste Wurf hat 6 Augen. Genau, Augen, genau. Ist auch ein Anagramm, schon gemerkt? Aber nochmal zurück zum 6.6.1966. Addiert gibt diese Zahlenreihe 6 plus 6 plus 1 plus 9 plus 6 plus 6, die Summe 34. Vielleicht verbirgt sich da das Passwort. Und welche Worte haben den Zahlenwert von 34? Bahre, Buch, Ding, Hafen, Auge. Fahne. Ein Anagramm auf Hafen. Gleiche Buchstaben, gleicher Zahlenwert. Aber warte mal, schon wieder Auge. Unser Würfel hat 6 Augen. Gut, dann versuchen wir es mit 6 mal 34. Das ergibt 204. Und welche Worte haben diesen Zahlenwert? Streichquartett, Entschlüsselung, Destruktivität, Untergangsfuror, Zufallskonzept, Weltraumwetter. Das ist es. Entschlüsselung und Zufallskonzept. Es gibt gar keinen festen Code. Der Typ hat immer neue poetische Konstellationen ausprobiert. Wahrscheinlich hat er dafür die endlosen Zahlenkolonnen von F66 als Ausgangsmaterial genommen. Das nennt man die Geburt der Dichtung aus dem Geist des Geheimdienstes. Oder der Kalte Krieg im Äther als Vater der Poesie. Die Poesie der Zahlen im Äther ist jedenfalls bestens belegt. Millionen Briten hören jeden Tag im Radio den Seewetterbericht, auch wenn sie gar nicht am Wasser leben und nicht wissen, was die Zahlen und Ziffern zu bedeuten haben. Sie lauschen einer suggestiven Nummernrevue aus Rhythmus und Melodie. Als die BBC den Seewetterbericht auf einen weniger attraktiven Sendeplatz verlegen wollte, gab es einen Aufschrei der Empörung. Du siehst, die Zahlenreihen, ob beim Wetter oder beim Geheimdienst, haben eine ganz eigene Poesie. Wie geflügelte Worte kommen sie daher. Sag noch mal ein Stichwort. Na was schon. Geflügeltes Wort. Geflügeltes Wort. Wo legt Geflüster, Leseflut, wogt rege, Luftwege, legt Rose. Ego ruft Segel, Welt gelöst. Wer folgte? Was ist das überhaupt für ein verrücktes Projekt, Geheimdienstnachrichten zu literarisieren? Rein zweckorientierte, zahlenbasierte Informationen in poetische Texte zu konvertieren. Ich improvisiere mal. Zuerst hat er die Zahlenkolonnen mitgeschrieben. Aber mit Zahlen lassen sich keine Gedichte schreiben. Dafür braucht er Buchstaben. Also hat er die Zahlen nach der alphanumerischen Methode in Buchstaben überführt. Und aus diesen Buchstaben folgen die jeweiligen Ausgangsworte für seine Anagrammgedichte entwickelt. Algebra und Alphabet bilden 26 Buchstaben und 10 Zahlzeichen. Damit lässt sich schon einiges machen. Aber sagtest du nicht etwas von ausgelöschten Zeichen? Stichwort Dickens. Vermutlich hat er auch seine Erasure-Methoden mit ins Spiel gebracht. Dann hätte unser Mann nicht nur Zahlenkolonnen in Buchstabenfolgen übertragen. Es ging ihm auch um ausgelöschte und übrig gebliebene Buchstaben. Vielleicht wollte er gerade jene Buchstaben, die bei einer Kodierung nicht gebraucht werden, rehabilitieren. Also hat er sie gesammelt und als Material für seine poetischen Texte benutzt. Mit dem Ungesagten oder Verworfenen seine Gedichte bauen. Auch das ist eine Möglichkeit, die Erasure-Technik anzuwenden. Aber welche Buchstaben bleiben bei einer Kodierung übrig oder werden weggelassen? Das hätte er ja erst wissen können, nachdem er den Code entziffert hätte. Vielleicht ist er ganz simpel vorgegangen und hat die Vollständigkeit der 26 Buchstaben des Alphabets zugrunde gelegt. Nachdem er die Zahlen in Buchstabenfolgen übertragen hat, hat er geschaut, welche Buchstaben fehlen und hat sie ergänzt. Dann hätte er genau jene Buchstaben aneinandergereiht und daraus das Ausgangsmaterial für seine experimentellen Textoperationen generiert. Wie die übersprungenen Buchstaben bei Dickens. Oder die ausgelöschten Lettern auf dem Grabstein in Kleists Anekdote. Diese Restbestände waren der Fundus von unserem Wiener Poeten. So könnte es zumindest gewesen sein. Er wollte eben jeden einzelnen Buchstaben in Betracht ziehen. Nicht systematisch, sondern nach einem Schema, das er selbst nicht beeinflussen kann. Und da kam ihm als Ausgangsmaterial der Zahlensalat der Number Stations gerade recht. Wenn man die Buchstaben als Solitäre betrachtet, als autonome Zeichen, die man wie Module hin- und herschieben kann, ist der Weg zum Anagramm oder zu den Worten in rückläufiger Leserichtung vorgezeichnet. Art sinistra, omen nemo, evil life. Dass ihn das Böse dann selbst in Echtzeit erreicht hat, ist allerdings tragisch. Wer hätte gedacht, dass man aus den Resten kodierter Alphabete, die bei den Geheimdienstoperationen unter den Tisch fallen, Gedichte machen kann? Poesie, die sich aus dem speist, was überflüssig ist, das ist wahrer Luxus. Der Geheimdienst mit seinen kryptischen Buchstaben und Zahlenkombinationen diente als Rohstofflieferant. Und als Wortmaschine. Warte mal, ich hab hier was. Wortmaschine. Im Tor wachsen, Worte in Scham, Rosten wach im, Nachtremie wo, Samenwort ich, Wischte Roman, Wachs im Tenor. Was reimt noch? Gute Frage. Zu einem Reim gehören doch mindestens zwei Worte, die eine Art Gleichklang bilden. Sagtest du nicht, es gäbe eine zweite Datei? Könnte das eine Art Kopie sein oder eine Wiederholung? Moment, Stichwort Wiederholung. Wiederholung. Held wog Ruine, Wiege lud Horn, Wind, Uhr, Eloge, Ohr liege wund. Wiederholung. Wieg Holunder. Hast du gehört? Wieg Holunder. Was ist der Zahlenwert von Holunder? Was sagt deine Wortwaage? 97, das ist das spezifische Gewicht des Wortes Holunder. Und was gibt es da noch? Aber bitte nicht die ganze Litanei aus deinem alphanumerischen Thesaurus. Spaßvogel, als wenn wir das so genau wüssten. Hier, schau mal, Tonkopf hat den Zahlenwert von 97, Grabstein auch. Das ist die polnische Gräfin bei Kleist mit den ausgelöschten Buchstaben auf ihrem Grabstein. Aber was soll der Hinweis auf den Tonkopf? Was kann der gemeint haben? Neben dem Tonkopf befindet sich gemeinhin der Löschkopf. Wie war nochmal der Dateiname des zweiten Dokuments? Tinnitus. Tinnitus ist doch ein pathologisches Geräusch im Ohr. Ohr liege wund. Hast du schon versucht, die Datei zu öffnen? Ja, klar, aber die ist natürlich passwortgeschützt. Wie kommt man auf den Dateinamen Tinnitus? Ist das ein Umweg? Periode. Was? Periodos ist das altgriechische Wort für Umweg. Manchmal muss man um die ganze Welt reisen, um, na, du weißt schon. Zahlenwert 72. In der Kryptologie bezeichnet Periode die Anzahl der Zeichen, nach der sich das zur Verschlüsselung verwendete Alphabet wiederholt. Die berühmte Enigma-Maschine im Zweiten Weltkrieg hatte eine Periodenlänge von 16.900 Zeichen. Hilft uns das weiter? Bei Dickens waren es jeweils 3 Zeichen, die übersprungen wurden. Bei dem berühmten Bibelcode. Warte mal. Ich habe eine ziemlich verrückte Idee. Wir haben doch das Wort Fate mit dem Zahlencode von 32. Wenn jetzt das F, das vom Himmel gefallen ist, abgezogen wird, bleibt 8. A-T-E. Wir rechnen also 32 minus 6 und landen bei 26. Das ist die Anzahl der Buchstaben des Alphabets und die Hausnummer in der Wiener Pressgasse. Das heißt, wir nehmen nicht Dreier-Schritte wie Dickens, sondern 26er-Schritte. Und du glaubst, so finden wir das Passwort? Ein Versuch ist es wert. Und was ist unser Ausgangstext? Na was wohl? Kleists Anekdote natürlich, der Griffel Gottes. Die gelöschten Buchstaben auf dem Grabstein, das ist der Basistext für die Erasure-Technik. Urtext. Textur. Ich sehe schon, die Anagramme lassen dich nicht mehr los. Der Griffel Gottes. Wo kommt denn der Text jetzt plötzlich her? War auch in der Datei. Dann wäre es doch durchaus plausibel, wenn da unser Schlüssel liegt. Hat nicht auch der Geheimdienstmann in seinem Brief vom Griffel Gottes gesprochen? Also gut, Ramon. Dann konstruieren wir mal das mögliche Passwort. V. Moment. E. S. E. Vermachte einem Kloster, das ihr die Absolution erteilt S. hatte, A. ihr Vermögen. H. Wofür ihr das Kloster H. auf dem Gottesacker I. einen kostbaren, T. aus Erz gegossenen Leichenstein R. setzen ließ, e. auf welches e. dieses Umstandes N. mit vielem U. Gepränge e. Erwähnung geschehen D. war. E. Max, darauf H. schlug der N. Blitz, e. das Erz schmelzend. Über den Leichenstein V-E-S-I-E-S-A-H-A-T-I-U-R-E-N-U-E-D-E-H-N-E-B. Der Vorfall, das wäre das Passwort. Sind genau 26 Buchstaben. Merkwürdig. Wie die Buchstaben des Alphabets. Dann gib sie ein. Bin schon dabei. Gesehen. Schau mal, da tut sich was. Sieht aus wie ein weiterer Text des Geheimdienstoffiziers. Schau mal hier, da oben steht eine Widmung. Konstellation, Kanon, Titulus. Wieder ein Anagramm. Klingt nach der Wiener Werkstatt. Wie geht es weiter? Die Identität des Verfassers dieser Datei hat, wenn dem Leser dieses Bild etwas sagt, der Griffel Gottes getilgt. Zunächst aber muss ich Ihnen gratulieren. Sie haben nach der ersten Datei mit meinen Ausführungen zu dem Tonbandmitschnitt vom 6.6.1966 nun auch die zweite geöffnet. Mit außergewöhnlichen informationstheoretischen Kenntnissen war auch der Tote von Wien ausgestattet. Seine poetischen Fähigkeiten vermag ich nur vage einzuschätzen. Ich möchte Ihnen hier die bedauerlichen Umstände mitteilen, die zum Tod des literarischen Code-Spezialisten geführt haben. Der Mann war ein versierter Hobbyfunker, Tonbandenthusiast und Radiobastler, der selbst auf Sendung ging und verschlüsselte Buchstabenkolonnen in den Äther schickte. Diese Sequenzen ließen sich leicht dekodieren und als poetische Texte ausweisen. Aber dann hat er einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Er hat ein wenig herumkombiniert und ist dabei eher zufällig auf den Tagescode vom 6.6.1966 gestoßen, mit dem der Zahlensender F66 auf Sendung ging. Dann hat er auf derselben Frequenz seine poetischen Buchstabenkolonnen auf die Reise geschickt. Das führte zu der Doppelbelegung und schließlich zur Abschaltung des Senders. Der Hobbyfunker konnte gerade noch das Anagramm Lost Slot absetzen. Das waren seine letzten Worte. Am Ende dieser Geschichte gibt es ein Opfer, dessen Spuren weitgehend getilgt wurden. Keinen überführten Täter und die Erkenntnis, dass es auch bei der Arbeit an poetischen Texten um Leben und Tod gehen kann. Der Wiener Frequenzpirat hatte einen hohen Preis gezahlt. Das Kodieren und Entschlüsseln geheimer Botschaften interessierte ihn gar nicht. Offenbar sah er nur das poetische Potenzial, das in der Arbeit der Kryptologen steckt. Sein hinterlassenes Manuskript führt den Titel Spell. Die phonetische Nähe zu dem deutschen Wort Spiel liegt auf der Hand. Wie wir gesagt haben, die kodierten Nachrichten waren ihm nicht wegen ihres Inhalts wichtig, sondern nur als Material für poetische Konversion. Aber da ist noch etwas. Es fanden sich nämlich auf diesem Mitschnittband vom 6.6.1966 nicht nur poetische Texte, sondern auch Tonfolgen, bei denen man bisweilen die Melodie vom dritten Mann heraushören konnte. Schauen Sie mal im Index der Spell-Datei nach dem Begriff Stirngabe. Dann finden Sie den Track. Stirngabe ist ein Anagramm auf Grabstein. Sie kennen sich ja in seinem poetischen Besteckkasten mittlerweile hinreichend gut aus. Zu den poetischen Texten kommt jetzt noch eine Partitur dazu. PS? Auf seinem Grabstein steht übrigens in Großbuchstaben der Schriftzug Return to Sender. Sonst nichts. Unser Wiener Dichter war ein Schelm. Das haben wir auch schon festgestellt. Dann suchen wir doch mal nach dem Begriff Stirngabe. Schon passiert. Seidenraupen spinnen Marmorflocken. Resonanzen werfen stille Posen. Steckenpferde pflücken Artischocken. Totenschädel geistern in Neurosen. Zahlensender 131 haben ein Geheimnis oder keins. Fliegen auf der Welle durch die Luft mit Spell und Spiel ganz ausgepufft. Rotationen schlafen tief in Zahlen. Aura flimmernd rot mit grellen Fackeln. Pentimento kann in Spuren malen. Würfelbecher müssen heftig wackeln. Zahlensender 131 haben ein Geheimnis oder keins. Fliegen auf der Welle durch die Luft mit Spell und Spiel ganz ausgepufft. Heimlichkeiten kreisen in der Syntax. Chiffrenschlacke lauert in Sentenzen. Supernova figuriert sich schnurstracks. Schallphoneme brechen aus Frequenzen. Zahlensender 131 haben ein Geheimnis oder keins. Fliegen auf der Welle durch die Luft mit Spell und Spiel ganz ausgepufft. Ein Schelm, du sagst es. Aber das hat er doch sicher nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Schalt mal deinen alphanumerischen Konverter ein. Irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, hier. Alle Substantive, die Liedzeile für Liedzeile das Subjekt bilden, haben denselben Zahlenwert. Und welcher Zahlenwert ist das? Ja, was schon? 131. Der Zahlenwert für das Wort Zahlensender. Da, da, da, da, da, da, da. Der Songtext nennt sich Herzensnadel, ist ein Anagramm. Stopp! Nicht sagen. Anagrammgriffel? Was? Anagrammgriffel hat auch den Zahlenwert von 131. Und 2F? Irgendwie schließt sich der Kreis immer. Voilà. Zahlensender. Zahlensender ist das Anagramm auf Herzensnadel. Na, endlich. Aber wir wissen noch nicht, welche Buchstaben auf dem Grabstein in Kleists Anekdote getilgt wurden und was der Zahlenwert der eliminierten Buchstaben ist. Keine Angst, es ist kein Jota verloren gegangen. Vermutlich hat unser Wiener Freund das Geheimnis gelüftet und aus dem vom Blitz ausgelöschten Buchstaben eine Anzahl neuer poetischer Texte generiert. So hat er die verschwundenen Lettern wieder ins System eingespeist. Texte aus Texten. Schöpfen wir nicht alle aus diesem großen Reservoir? Geheimnis. Geh im Sein. Aber Moment mal, Return to Sender. Woher wusste der Nachrichtendiensttyp, was auf dem Grabstein unseres Dichters steht? Der ist doch erst viel später auf den Fall gestoßen. Stimmt. Der hat den doch angeblich gar nicht gekannt und ist erst Jahre nach dem Griffel-Attentat auf die Tondatei aufmerksam geworden. Woher weiß der denn, wo unser Geheimdienstdichter begraben ist? Für den Mord in der Wiener Pressgasse gibt es kaum Indizien. Keine Augenzeugen jedenfalls. Ein Täter wurde nie überführt. Nur einen Grabstein gibt es. Vielleicht ist das Grab ja leer. Oder es liegt ein anderer drin. Steht kein Name auf dem Grabstein. Übrigens, die Worte Return und Sender haben je 6 Buchstaben. Nein, nicht schon wieder. Aber warte mal. Unser alter Oberstaatsanwalt, der die Cold Case Abteilung auf diesen Fall angesetzt hat, trägt einen Doktortitel. Ich habe mich immer gewundert, dass er nicht als Jurist promoviert wurde, sondern als Dr. Phil. Das müsste sich doch leicht herausfinden lassen. Schau mal hier. Der hat eine literaturwissenschaftliche Arbeit über die Theorie vom Tod des Autors bei Roland Barthes und Michel Foucault geschrieben. Jetzt rate mal, wo der promoviert wurde. Unglaublich. Die Promotion erfolgte an der Universität Wien. Ein Doppelleben. Ich hab's geahnt. Hier das juristische Gesetzbuch, dort die Regeln der Grammatik. Mit dem Buchstaben des Gesetzes kann man nicht spielen. Die experimentelle Literatur lebt hingegen, wie im Anagramm, vom Spiel mit den Regeln. Das hat unser Herr Oberstaatsanwalt famos eingefädelt. Gesetzestexte müssen möglichst eindeutig formuliert sein, um nicht missinterpretiert zu werden. Literarische Texte aber führen in eine andere Welt. Sie profitieren von verschiedenen Lesarten, die man mit Hilfe unserer Buchstaben erzeugen kann. Für sein Doppelleben musste der Staatsanwalt den toten Dichter erfinden. The portrait of the artist as a young man. Und der klopft jetzt, wo der Herr Staatsanwalt älter wird, immer lauter an die Tür. Wir haben also einen Toten, aber keine Leiche. Wir haben ein Werk, aber keinen Autor. Zumindest nicht im klassischen Sinn. Wenn das nicht die perfekte Camouflage für poetische Sprachspiele ist. Immerhin haben wir die Stirngabe, den Grabstein. Vielleicht schlägt ja da der Blitz nochmal ein und wir bekommen eine ganz neue Konstellation. Und dann fällt wieder ein Buchstabe vom Himmel. Dieses Mal über der Preschgasse 26 in Wien. Welcher Buchstabe mag es wohl sein? Wahrscheinlich der 26. Das Z wie Zahlensender. Oder das F. Und dann beginnt das Spiel nochmal von vorn. Nein, jetzt ist Schluss. Ihr habt die kleine Schneekugel lange genug geschüttelt. 1, 0, 1, 6. Ich starb. 5, 1, 2. Scheinbar. Brach. Sein. 1, 2. Der Autor ist tot. Es lebe die Lektüre. Allein die Buchstaben sind nun müde und legen sich zur Ruhe. Mirage, Rosebud. Was war die letzte Buchstabenkonstellation, die aus der Kuppel der Schneekugel gefallen ist? Nur einen Wimpernschlag lang blitzte sie auf, bevor die Glaskugel zu Boden fiel und zerbrach. Und wer hätte sie lesen können? Wer hätte ihren Wortlaut hören können, wenn niemand außer dem Toten im Raum war? Return to Sender steht auf dem Grabstein des Wiener Erasure-Poeten. Und der Blitz lässt nur 3 Buchstaben stehen. END. End. Spell. Hörspiel von Stefan Krass. Es sprachen Georg Philipp, Friedhelm Ptock, Ramon, Sebastian Blomberg, Lexis, Kathi Angerer, Dichter, Gottfried Breitfuß, Ton und Technik, Christian Bader und Toygun Kirali, Sounddesign und Regie, Ulrich Lampen, Produktion, Südwestrundfunk 2021, Redaktion und Dramaturgie, Manfred Hess.